Und in diesem Moment war wieder ein Stück seiner Erinnerung an den Bastian aus der Menschenwelt ausgelöscht. Er wusste nichts mehr davon, dass er früher einmal empfindlich, manchmal vielleicht sogar wehleidig gewesen war. Seine Zähigkeit und Härte erfüllten ihn mit Stolz. Aber schon meldete sich ein neuer Wunsch. »Ich habe zwar keine Angst«, sagte er, wie es seine Gewohnheit war, vor sich hin, »aber das, was mir fehlt, ist der richtige Mut. Entbehrungen aushalten können und Strapazen durchstehen ist eine großartige Sache, aber Kühnheit und Mut, das ist doch noch was anderes. Ich wollte, mir würde ein richtiges Abenteuer begegnen, das tollen Mut erfordert. Es müsste fabelhaft sein, einem gefährlichen Wesen zu begegnen. Es sollte schön sein und zugleich das gefährlichste Geschöpf Phantasiens. Und ich würde ihm entgegentreten und...« Weiter kam Bastian nicht mehr, denn im gleichen Augenblick fühlte er den Wüstenboden unter sich vibrieren. Es war wie ein Grollen von solcher Tiefe, dass man es mehr spürte als hörte. Bastian wandte sich um und sah am fernen Wüstenhorizont eine Erscheinung, die er sich zunächst nicht erklären konnte. Dort raste etwas dahin wie ein Feuerball. Mit unglaublicher Geschwindigkeit beschrieb es einen weiten Kreis um die Stelle, wo Bastian saß. Dann kam es plötzlich direkt auf ihn zu. In der Hitze, flimmernden Luft, die alle Umrisse wie Flammen wabern ließ, sah das Wesen aus wie ein tanzender Dämon aus Feuer. Die Angst packte Bastian, und ehe er noch recht überlegt hatte, war er schon in das Tal zwischen einer roten und einer blauen Düne hinuntergerannt, um sich vor dem heranrasenden Feuerwesen zu verstecken. Aber kaum stand er unten, schämte er sich schon dieser Angst und zwang sie in sich nieder. Er griff nach Aurin auf seiner Brust und fühlte, wie all der Mut, den er sich eben gewünscht hatte, in sein Herz strömte und es vollkommen ausfüllte. Er blickte empor. Auf dem Gipfel der feuerroten Düne stand ein riesenhafter Löwe. Er stand genau vor der Sonne, so dass seine gewaltige Mähne das Löwengesicht wie ein Flammenkranz umloderte. Aber diese Mähne und auch das übrige Fell war nicht gelb, wie es sonst bei Löwen der Fall ist, sondern ebenso feuerrot wie der Sand, auf dem er stand. »Ich«, sagte das gewaltige Tier, »bin Graugermann, der Herr der Farbenwüste, den man auch den bunten Tod nennt.« Noch immer sahen sie sich gegenseitig an, und Bastian fühlte die tödliche Gewalt, die von diesen Augen ausging. Es war wie ein unsichtbares Kräftemessen, und schließlich senkte der Löwe den Blick. Mit langsamen, majestätischen Bewegungen kam er von der Düne herab. Als er auf den ultramarinblauen Sand trat, wechselte auch seine Farbe, so dass Fell und Mähne nun ebenfalls blau waren. Das riesenhafte Tier blieb einen Augenblick vor Bastian stehen, der zu ihm aufschauen musste, wie die Maus zu einer Katze. Dann plötzlich legte Graugerman sich nieder und senkte das Haupt vor dem Knaben bis zum Boden. »Herr, ich bin dein Diener und Herr deiner Befehle. Kannst du mich aus dieser Wüste hinausbringen?« Graugerman schüttelte die Mähne. »Das Herr ist für mich unmöglich.« »Warum?« »Weil ich die Wüste mit mir trage.«